Kundgabe 6458. Empfangen durch Bertha Dudde am 23.01.1956. Lasset Gott stets euch gegenwärtig sein. Traget alle eure Anliegen zu mir, und voller Vertrauen könnet ihr meine Hilfe erwarten. In Zeiten irdischer Not sollet ihr dieser Worte gedenken, auf dass sie euch nicht niederdrücken und euch unfähig machen, allen Anforderungen nachzukommen, die das Leben an euch stellt, wie auch die geistige Arbeit, zu bewältigen. So wie ihr mir alles übergeben habt im Vertrauen auf meine Hilfe, übernehme ich auch eure Sorgen, und ich werde euch wahrlich nicht vergeblich bitten lassen. So wie ihr einmal diese Glaubensstärke erreicht habt, jede Not und Sorge mir zu unterbreiten und mich nun für euch sorgen zu lassen, wird euch nichts mehr schrecken, was auch über die Menschen kommt. Denn eure Zuversicht auf meine Hilfe lässet euch auch nichts so schwer erscheinen, dass ihr euch fürchtet. Und ein solcher Glaube wird nötig sein in kommender Zeit. Wenngleich ich die meinen immer beschützen werde, kann nicht alles an ihnen vorübergehen, ohne sie zu berühren. Doch es kann alles von ihnen selbst abgeschwächt oder ganz überwunden werden, wenn sie sofort an mich denken und mir selbst ihre Nöte und Gedanken anvertrauen. Und ich möchte euch alle dazu bringen, mich immer in eurer Nähe zu fühlen, weil ihr dann jeglicher Not behoben seid. Ich bin bei euch, immer wenn ihr eure Gedanken mir zuwendet. Und darum soll euch kein Geschehen auf Erden so beeinflussen, dass ihr mich aus euren Gedanken ausschaltet. Das ist es, was ihr üben müsstet, was ihr nie vergessen dürfet, dass ihr selbst meine Gegenwart euch sichert durch eure ständige Verbindung mit mir. Und bin ich euch gegenwärtig, dann kann euch nichts mehr passieren, dann kann euch nichts mehr belasten, denn ich selbst trage eure Last, weil ihr sie mir übergebet. Die kommende Zeit wird große Anforderungen an euch stellen, geistig sowohl als auch irdisch. Denn jede irdische Belastung kann nur mit geistigen Mitteln bewältigt werden, wenn ihr Menschen euch nicht dem ausliefern wollet, der wohl irdisch euch die Kraft geben will, jedoch dann eure Seele dafür verlangt. Und die Versuchung ist groß, wenn ihr euch nicht dessen bewusst seid und bleibt, dass ihr dann nur kurze Zeit noch euch eines genussreichen Lebens erfreut und dann alles verliert. Nur die klare Erkenntnis, dass ihr Menschen alle kurz vor dem Ende steht, kann euch noch retten, indem ihr jenen Versuchungen nicht erliegt, euch aber innig an mich anschließet und mich um Hilfe angeht. Und wenngleich ich euch nicht das gebe, was mein Gegner euch bietet, so wird doch euer Erdenleben für euch ertragbar sein und eure Kraft wird sich mehren. Und hellen Geistes werdet ihr alles nur als Vorboten des Endes erkennen. Und ihr werdet aushalten im Glauben an mich und mein Kommen, wenn die Zeit erfüllt ist. Amen.